Meine Zuhörer, ist es die Kunst des Verschweigens, die ein Gedicht bedeutend macht? Jedenfalls für den großen Musiker geht der Anreiz zur Vertonung offenbar nicht davon aus, so sagten wir voriges Mal, dass ein Text nur zur Illustration einlädt, sondern dass er gewissermaßen etwas übrig lässt, etwas, das Worte nicht sagen können oder nicht sagen wollen. Es gibt Gedichte, die Musik förmlich anzusaugen scheinen. Sie wohnt in ihren Hohlräumen und wer den Schlüssel hat, dem strömt sie wieder entgegen. Mahler erschloss musikalisch die Wunderhorntexte, aber er fasste sie doch nicht als fertig geprägte Gestalten auf, wie zum Beispiel Gedichte des von ihm so geliebten Dichters Friedrich Rückert, sondern als Dichtung noch im Fluss und in Wandlung, als lebende Volkslieder also, die noch in stetiger Veränderung begriffen sind. Mögen wir auch heute zahlreiche Stücke der Sammlung des Knaben Wunderhorn als artifiziell geprägt durchschauen, mithin nicht im strengen Verstand Volkslieder nennen, Mahler sah in des Knaben Wunderhorn noch dynamisch veränderbares Material, in das er zuweilen tief eingriff. Forschungen darüber, wie die des Musikwissenschaftlers Kurt von Fischer, sind nicht nur literarisch von Interesse, sondern führen tief hinein in die poetisch-musikalische Vorstellungswelt Mahlers. Ohne dem hier im Einzelnen nachgehen zu können, seien doch an einem besonders eklatanten Fall das Original und die malersche Textversion einander gegenübergestellt. Das Original trägt die Überschrift Unbeschreibliche Liebe. Es lautet: Wer ist denn draußen und wer klopft an, der mich so leise wecken kann? Das ist der Herzallerliebste dein, steh auf und lass mich zu dir ein. Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein, mit seinem schneeweißen Hemdelein, mit seinen schneeweißen Beinen. Das Mädchen fing an zu weinen. Ach, weine nicht, du Liebste mein, aufs Jahr sollst du mein Eigen sein. Mein Eigen sollst du werden, o Lieb auf grüner Erden. Es folgt nun eine von Mahler gänzlich verworfene Strophe. Ich wollt, dass alle Felder wären Papier und alle Studenten schrieben hier und so weiter. Sie schrieben uns beiden die Liebe doch nicht ab. Mahler durchdringt nun die ersten Strophen des Liedes mit den Worten und Vorstellungshorizonten anderer Wunderhornlieder. Bei ihm lautet die Überschrift, wo die schönen Trompeten blasen. Das Gedicht heißt nun bei ihm: Wer ist denn draußen und wer klopft an, der mich so leise wecken kann? Das ist der Herzallerliebste dein, steh auf und lass mich zu dir ein. Was soll ich hier noch länger stehen? Ich seh die Morgenröt aufgehen. Die Morgenröt, zwei helle Stern, bei meinem Schatz, da wär ich gern. Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein. Sie heißt ihn auch willkommen sein. Willkommen, lieber Knabe mein, so lang hast du gestanden. Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand. Von Ferne sang die Nachtigall. Das Mädchen fing zu weinen an. Ach, weine nicht, du Liebste mein, aufs Jahr sollst du mein Eigen sein. Mein Eigen sollst du werden gewiss, wie's keine sonst auf Erden ist. O Lieb auf grüner Erden. Ich zieh in Krieg auf grüne Heid. Die grüne Heide, die ist so weit. Allwo dort die schönen Trompeten blasen, da ist mein Haus von grünem Rasen. Einiges in dieser kombinierten Version klingt völlig authentisch volksliedhaft, wie etwa das Schöne, sie heißt ihn auch willkommen sein. Anderes, wie etwa von Ferne sang die Nachtigall, wirkt in diesem Zusammenhang ein wenig zustimmungsvoll und kontrastiert anderen echt volksliedhaften lakonischen Wendungen. Insgesamt aber wird hier Unvereinbares volksliedhaft geeint, wie jenes »Aufs Jahr sollst du mein Eigen sein« und nur wenig später »Da ist mein Haus von grünem Rasen«. Das heißt, es steht hier Wunsch und Wirklichkeit in bitterster Ironie einander gegenüber. Gerade ein solcher Übergang, poetisch sozusagen jählings von Dur nach Moll, kennzeichnet ja viele Volkslieder. und Mahler erfüllt ihn mit der stärksten Emphase. Hören Sie jetzt das ganze Lied Gustav Mahlers »Wo die schönen Trompeten blasen«. Es singen Eva Andor und István Gáti mit dem Budapester Symphonieorchester unter György Lehel. Thank you. Das war Gustav Mahler, Wo die schönen Trompeten blasen. Es sangen Eva Andor und István Gáti mit dem Budapester Symphonieorchester unter Georgi Lehel. Dass diese Lieder mit verteilten Rollen gesungen werden sollen, hat Mahler nirgends angedeutet. Im Gegenteil, doppelte Anführungsstriche des Mädchengesangs in Mahlers Version in einem anderen Lied, nämlich in Morgen marschieren wir, sind an dieser Stelle ein klares Zeichen, dass die Männerstimme die Sprache des Mädchens nur zitieren soll. Bleibt bei vielen Liedern in der Bezeichnung voce offen, ob die Stimme weiblich oder männlich sein soll, so sprechen gute Gründe gegen gemischte Rollenbesetzung in einem Lied. Denn in dem eben gehörten Liede zum Beispiel müsste dann eigentlich eine dreifache Rollenbesetzung gefordert werden, nämlich Mädchen, Knabe und Erzähler, was die Einheit des Ganzen gefährden würde. Der Volksliedcharakter, wie auch immer von Mahler poetisch umgestaltet, geriete so von einem Bericht zur aufdringlichen Szene und gäbe die für solche Lieder so charakteristische indirekte Sprache preis. Innere Einheit der Form ist in diesem Lied durch die sehr eigenartige Verklammerung der spezifischen Rollen gegeben. Zunächst erklingen die Fanfaren im Zweiviertel, also von ferne im Marschtakt, gerade zu den Worten des Mädchens, während die Antwort des Knaben im quasi weiblichen Ländlerrhythmus gehalten ist. Diese Beobachtung, Kurt von Fischers, erhält jäh den ambivalenten Ausdruck des Liedes. Erst am Ende bilden dann die Fanfaren auch den Hintergrund der Knabenstrophe. Was nun nicht verboten ist, gilt vielen Interpreten als erlaubt. Duett scheint eben nun einmal attraktiver zu sein als Sologesang. Die Aufnahme Andor, Gáti, die Sie eben hörten, vermeidet alle Theatralik in dem schlichten Gesang des Mannes und der anfangs eigenartig somnambulen Gestaltung der Sängerin. Es gibt aber leider auch andere Beispiele von theatralischer Illustration, die herzergreifend sein möchte, indessen das Gegenteil bewirkt. So Christa Ludwig mit Bernstein und den New Yorker Philharmonikern an der folgenden Stelle. Hören Sie dagegen Janet Baker. Janet Baker singt übrigens nicht im Dialog mit einer anderen Stimme, sondern allein im Dialog mit dem Orchester. Ein Beispiel dafür sind die Worte »Was soll ich hier nun länger stehen?« In den meisten Aufnahmen wirken Flöten und Violinen nur als begleitender, mixturartiger Zusatz zur Stimme. Nicht so hier. Morris, der Dirigent, hat Mahlers Anweisung »Espressivo« gerade für die beiden Instrumentalgruppen ernst genommen und gelangt so zur parallelpolyphonen Führung der beiden Melodien an einigen Stellen, wie es für Mahler so typisch ist. Theodor Adorno hat sich einmal über eine Gesangsdarbietung vernichtend kritisch mit den Worten geäußert, sie singt wie eine Sängerin. In Janet Bakers Gesang begegnet uns dagegen ein Mensch, der in der Tiefe seiner unverwechselbaren Individualität wieder auf den Grund des ganz Einfachen und des ganz Allgemeinen stößt. Daher kann sie auch auf alle anstrengenden Veranstaltungen an der Oberfläche verzichten. Sie singt, als müsste es so und nicht anders sein. Und so wird ihre Interpretation notwendig und wahr. Hören Sie nun das ganze Lied von Janet Baker mit den Londoner Philharmonikern unter Wynne Morris. Das war »Wo die schönen Trompeten blasen« von Gustav Mahler. Es sang Janet Baker mit den Londoner Philharmonikern unter Wynne Morris. Das Wunderhornlied »Dort oben am Berg« hat Goethe als eine Art übermütige Fratze zur rechten Zeit und Stunde wohl lustig genug apostrophiert. Hören Sie dieses Lied zunächst von Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Londoner Symphonieorchester unter Georges Sell. Mahler hält sich hier, abgesehen von Wiederholungen, genau an den ursprünglichen Text. Das war Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Londoner Symphonieorchester unter Georges Sell. Fischer-Dieskau singt dieses Lied Scherzando mit wendiger Umstellung, auch zu sinnlicherem Tonfall, wenn der Text es so will. Humor spricht aus den wirkungsvollen Accelerandi, wie Sie sie eben besonders am Ende hörten. Mahler fordert sie übrigens nicht, trotz seiner sprichwörtlich genauen Anweisungen auch in diesen Texten. Humor, auch in einzelnen Worten bei Fischer-Dieskau, wie Haus, was fast ein wenig anzüglich wirkt, was ja Goethe ebenfalls in diesem Text las. Aber auch in diesem Lied, von Mahler mit heiterem Behagen überschrieben, ist der Charakter vieldeutig. Dieser Charakter ist zugleich auch kindlich. Ja, er hat einen Einschlag des Märchenhaften, etwa am Ende, wo die Frage des Woher zugleich so rührend genau und unbestimmt beantwortet wird. Es haben's drei Gäns übers Wasser gebracht, zwei graue und eine weiße. Und diesen unschuldigen Ton, der Fischer-Dieskau gänzlich fern liegt, trifft Janet Baker. Sie singt, als erzählte sie einem Kind. Ihr Tempo ist schneller und leichter und über die erotischen Episoden gleitet sie hinweg. Sie gehören wie selbstverständlich zum Ganzen und werden nicht eigens interpretatorisch unterstrichen. Sie kommt auch ohne alle Accelerandi aus. Hier das Lied nochmals von Janet Baker mit dem Londoner Philharmoniker unter Wynne Morris. Thank you. nicht doch daheim, es ist nicht doch daheim, es ist es wie sein Töchterlein, es wohnet auf grüner Heide. Mein Hätzler ist bunt, vom Schätzler macht Sohn, dein schwarzbrauner Leutlein, die hab ich erbunt, dein rosiger Mund macht Herzen gesund, macht Jugend beständig, macht Tode lieb in mir, macht Kranke gesund, macht Kranke gesund, ja gesund. Wer hat denn das schön, schöne Lied beigedacht? Es haben drei Gänse übers Wasser gebracht, zwei graue und eine weiße, zwei graue und eine weiße, und wenn das Lichtlein nicht singen kann, wie wollen sie es weiben? Janet Baker sang Gustav Mahlers Wunderhornlied »Wer hat denn das schöne Liedlein erdacht?« mit den Londoner Philharmonikern unter Wynne Morris. Der Schildwache Nachtlied rezensierte Goethe als »ans Quodlibet streifend, dem tiefen und dunklen Sinn der Ausdruck gemäß«. Mahlers Textänderungen sind hier unwesentlich, nur rückte er »Das bleibt mir vom Leib« aus dem Gedichtende mehr in die Mitte. Eine nicht dialogische Aufnahme bei diesem Lied war gar nicht zu erhalten. Was Goethe als dunkel bezeichnete, ist wohl der Sinn der zentralen Verse. »Stehst du im Feld, so helft dir Gott. An Gottes Segen ist alles gelegen, wer's Glauben tut.« Der Knabe antwortet: »Wer's Glauben tut, ist weit davon. Er ist ein König, er ist ein Kaiser, er führt den Krieg.« Nicht nur könnte »Wer's Glauben tut« Zweifel ausdrücken, Glaubenszweifel, wie ein Volkslied ihn wohl nur ganz selten artikuliert. Aber auch die Fortsetzung ist ja doppelsinnig. »Wer's Glauben tut, ist weit davon« könnte allenfalls den Sinn von »Ein feste Burg ist unser Gott« haben. Oder aber kritisch bedeuten: Könige und Kaiser haben gut Glauben, weil sie den handgreiflichen Nöten des Krieges fernstehen. Mahler betont nun den Zweifel in »Wer's Glauben tut« harmonisch, indem er die Kadenz in die Unsicherheit eines vagen Trugschlusses münden lässt. Das Aufrufezeichen im Text wird dadurch musikalisch zu einem Fragezeichen. Hören Sie nun einen Teil des Liedes »Der Schildwache Nachtlied«, gesungen von Eva Andor und István Gáthi mit den Budapester Symphonikern unter Georgi Lehel. Das war der Schildwache Nachtlied von Gustav Mahler, gesungen von Eva Andor und István Gáti mit den Budapester Symphonikern unter Georgi Lehel. Die Tempi bei diesem ungarischen Ensemble sind langsamer, besonders in der Rolle des Mädchens. Dort entsteht ein eigentümlich elegischer Tonfall, der die weibliche Sphäre weit entrückt und den Gegensatz zu dem schwingenden Marschtritt des Knaben vertieft. Es besteht aber hier die Gefahr, dass in den Frauenstimmenteilen der Zug des Ganzen doch zu sehr erlahmt. Demgegenüber fasst der Dirigent Morris mit der Sängerin Janet Baker und Geraint Evans die Gesamtgestalt kraftvoll zusammen. Seine Konzeption beruht auf dem Trio gleichberechtigter Partner, das das Orchester mit seinen beiden Sängern darstellt. Im Orchester blitzen die Fanfaren, die Männerstimme tönt füllig aus der tiefen Region herauf und entwaffnend in schwingender Einfachheit präsentiert sich wieder Janet Baker. Noch dort, wo der Text zweifelt, scheint ihre Interpretation wie ein Versprechen. Da bin ich nicht zu Waffenwerken voll heller Parten. Wie dich gestellt. Thank you. vom Land. Sie hörten der Schildwache-Nachtlied von Gustav Mahler. Es sangen Janet Baker und Gerhard Evans, begleitet von den Londoner Philharmonikern unter Wynn Morris. Des Antonius von Padua Fischpredigt, deren Musik als Grundsubstanz des Scherzos von Mahlers zweiter Sinfonie diente, nannte Goethe unvergleichlich dem Sinn und der Behandlung nach. Der Text ist Gleichnis für den Weltlauf, den die rastlos fließende Bewegung der Musik versinnbildlicht. Dass sich im Grunde nichts ändert, dass alles beim Alten bleibt, wird hier wie von oben gesehen und mit Humor kommentiert. Da die Menschen nicht zur Kirche kamen, predigt Antonius den Fischen. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie alle, das ist die Bilanz. Die überlegene Weisheit, die das alles wie von außerhalb wahrnimmt, und die gleichmütige Bewegung der Musik verträgt sich schlecht mit dem illustrativen Eifer von Künstlern wie Christa Ludwig, die sich Wortausmalung nicht versagen kann, wie hier des Wortes Glänzen, dessen Wiederholung im Notentext doch bereits ganz für sich sprechen. Antonius zur Predigt, die Kirche findet Licht. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Die Schlangen mit den Schritten im Sonnenschein glänzen. Im Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen sind all hierher gezogen. Natürlich ist die Grenze, wie weit sich eigentlich Details, die so viele Interpreten ausschließlich wahrzunehmen scheinen, emanzipieren dürfen, unsicher. Auch Fischer-Dieskau illustriert, seine Wort- und Begriffsgestaltung ist sogar sprichwörtlich und virtuos, aber er hat gleichwohl ein intensives Empfinden für den Zug des Ganzen und den Charakter des Ganzen. So in diesem Lied, das man wohl getrost als Kabinettstück dieses Sängers bezeichnen darf. Hören Sie es jetzt von ihm mit dem Londoner Symphonieorchester unter Georges Sell ganz. Antonius zur Predigt, die Kirche findet ledig. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen. Im Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen seid all hier erzogen. Habt Mäuler aufrissen, sich zuhört verfließen. Kein Predigt niemanden, den Fischen so gefallen. Ballasten, die immer zu fasten, die Stockfisch, die ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt, die Wahl, den Stockfisch zu fallen. Bleiben Diebe, die alle viel lieben, die Predigt verfallen, sie bleiben wie allen, die Krebs gehen zur Hölle, die Stockfisch bleiben dicke, die Karten viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt verfallen, sie bleiben wie allen, die Predigt hat fallen, hat fallen. Gustav Mahlers Fischpredigt wurde gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Londoner Symphonieorchester unter Georges Selle. Dass Fischer-Dieskau Meister seines Fachs ist, besonders in solchen Liedern, bleibt also gänzlich unbestritten. Aber paradox genug ist das, was ihm im Wege steht. Vielleicht gerade, vor allem bei Liedern eines anderen Genres, diese Meisterschaft. Denn jedem Lied naht er sich als aktiver Gestalter, der vom Größten bis ins Kleinste sein Material durchformt. Das Umgekehrte jedoch, dass es ihn überwältigt, dass er vor der Größe eines Werkes kapituliert und so von dessen Wahrheit hingerissen den Hörer hinreißt, habe ich bei ihm noch nicht vernehmen können. Wenn Janet Baker singt, scheint sie selber gar nicht mehr zentrale Gestalt. Sie will nichts mit ihrer Darstellung, nur die reine Transparenz des ihr Aufgetragenen. Und gerade in dieser Entäußerung, in solcher Passivität, wenn man so will, kommt sie uns als künstlerische Persönlichkeit, als stärkste Invalidität nahe. Hören Sie nun zum Abschluss des Antonius von Padua Fischpredigt von Gustav Mahler. Es singt Janet Baker, es spielt das Londoner Philharmonische Orchester unter Wynne Morris. Antonius zur Predigt, die Kirche findet ledig, er geht zu den Füßen und predigt den Fischen, sie schlagen mit den Spitzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen. rougete Hechte, die immer zu fechten, sie weilen zerschwommen, zu hören den Frommen, auf ihn antasten, die immer zu fasten, wie stumpf ich dich meine, so predigt der Schein. Kein Predigt wie meine, den Stumpf ich so kann. Die Krebs gehen zurück, die Stumpfischlein dicke.